Sie erinnern sich, wie oft in unseren bisherigen Beispielen der Wechsel zwischen dem Vorsänger und dem Chor das Lied beherrscht hat. Diese Form des Singens ist dem Wechselgesang in der Liturgie der alten Kirche ähnlich, wo Ruf und Antwort zwischen dem Liturgen und der Gemeinde hin und her gehen. Das können Sie auch verfolgen an einem Ausschnitt aus dem Gottesdienst der Ulab-Kirche auf Neuguinea. Der Text ist es wert, dass man ihn aus der Kortesprache übersetzt. Der Liturg ruft: O, nehmt die Freudenbotschaft des Herrn willig auf. Die Gemeinde antwortet: Herr, schenke uns dein Wort, damit es unsere Herzen reinwasche. Der Liturg: Wessen Leute seid ihr, die ihr da sitzt? Die Gemeinde: Wir sind des Heilands Leute, die wir hier sitzen. Der Liturg fragt: Wo wollt ihr einst hingehen? In welches Dorf wollt ihr gehen? Die Gemeinde: Wir wollen einst mit ihm leben und in sein Himmelsdorf gehen. Neben dieser eigenständigen Musik gibt es natürlich überall den Import. Das zeigt eine Aufnahme von den Palau-Inseln in der Südsee. Mädchen einer Missionsschule singen den Kanon: Freude, Freude, mein Herz ist voller Freude. Und weil sie in ihrer Schule Englisch gelernt haben, singen sie in Englisch: Joy, joy, my heart is full of joy.